Nach den tumultarischen Szenen hier im Stadthaus sind wir noch einmal schnell heruntergefahren in die Parochialstraße, um Herrn Dr. Friedensburg zu bitten, den zurzeit amtierenden Oberbürgermeister Berlins, zu den Ereignissen heute, die im Stadthaus stattgefunden haben, kurz Stellung zu nehmen. Vor dem Stadthaus immer noch Menschen, aber wie es scheint, sind es diesmal Menschen, die aus allen Teilen der Stadt zusammengekommen sind, um den dort in Not befindlichen gewählten Berliner Vertretern zu helfen. Ich freue mich, jetzt auch noch den Berliner Hörern des RIAS davon Kenntnis zu geben, dass der neue Sturm auf das Rathaus insoweit abgeschlagen ist, als wir in unserer Verwaltung nach wie vor ruhig und zuverlässig und pflichtgemäß weiterarbeiten. Leider ist es aber den Demonstranten gelungen, die Stadtverordnetensitzung wiederum auffliegen zu lassen. Sie wird, wie wir hören, sofort nachgeholt an einer anderen Stelle, wo die selbstverständliche Sicherung durch verfassungstreue Polizei erfolgen wird.